Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, liebes Köllertal, es ist soweit. Es gibt keine Rettung. Wer sich retten will, muss sofort nach vorne kommen. Denn der Hinterwald Brain Trust hat es wieder einmal geschafft. Sie kommen, die Unglaublichen, die Grandiosen, die Wahnsinnigen, die Fantastischen. Mr. Snoit and his Symphonic Orchestra!